Abschnitt 26 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 198. O kleine Kammer, einst ein sicherer Hafen, wenn mir am Tag gestürmt des Lebens Welle, jetzt bist du stille, nächt'ger Tränenquelle, die mir am Tag im Auge schüchtern schlafen. O Bette, wo ich einst so sanft geschlafen, in so viel Kummer, ach, mit Tränenschwelle, ich jetzt der Kissenliebe Ruhe stelle, seid mir nur hart, mich Amors Arme trafen. Doch nicht die Stille, nicht des Schlafes Arme, mich selbst nur flieh ich jetzt und die Gedanken, und rastlos treibt mich's, ihnen zu enteilen. Dem feindlichen, mir so verhassten Schwarme, der Menschen muß ich meine Freistatt danken, so schrecklich ist mir's, bei mir selbst zu weilen. Ende von Abschnitt 26.